Bastian drehte sich um und sah, dass er soeben aus einer kleinen Waldkapelle herausgetreten war. Für diesen Augenblick also war die Pforte der Ausgang des Tausend-Türen-Tempels gewesen. Bastian öffnete sie noch einmal, aber er sah nur den engen kleinen Kapellenraum vor sich. Das Dach bestand nur noch aus einigen morschen Balken, die in die Waldesluft ragten, und die Wände waren mit Moos überzogen. Bastian machte sich auf den Weg, ohne zunächst zu wissen, wohin. Er zweifelte nicht daran, früher oder später auf Atreo zu stoßen, und er freute sich ganz unbändig auf das Zusammentreffen. Nach kurzer Wanderung erblickte er auf einer Lichtung eine Gruppe von Gestalten, die dort lagerten. Beim Näherkommen erkannte er, dass es sich um mehrere Männer in prachtvollen Rüstungen handelte. Auch eine schöne Dame war bei ihnen. Sie saß im Gras und klimperte auf einer Laute. Im Hintergrund standen einige Pferde. Vor den Männern, die im Gras lagen und plauderten, war ein weißes Tuch ausgebreitet, auf dem allerlei Speisen und Trinkbecher standen. Bastian näherte sich der Gruppe, doch zuvor verbarg er das Amulett der kindlichen Kaiserin unter seinem Hemd, denn er hatte Lust, erst einmal unerkannt und ohne Aufsehen zu erregen, die Gesellschaft kennenzulernen. Als sie ihn kommen sahen, standen die Männer auf und begrüßten ihn höflich, indem sie sich verbeugten. Sie hielten ihn offensichtlich für einen morgenländischen Prinzen oder dergleichen. Auch die schöne Dame neigte lächelnd ihren Kopf vor ihm und zupfte weiter auf ihrem Instrument. Unter den Männern war einer besonders groß und besonders prunkvoll gekleidet. Er war noch jung und hatte blonde Haare, die ihm auf die Schultern herabfielen. »Ich bin Held Hynrik«, sagte er, »diese Dame ist Prinzessin Oklamar, die Tochter des Königs von Lunn. Diese Männer sind meine Freunde, Hykrion, Hysbald, Hydorn. Und wie ist euer Name, junger Freund?« »Ich darf meinen Namen nicht nennen, noch nicht.« »Ein Gelübde?« fragte Prinzessin Oklamar ein wenig spöttisch. »So jung und schon ein Gelübde?« »Ihr kommt gewiss von weit her«, wollte Held Hynrik wissen. »Ja, von sehr weit.« »Seid ihr ein Prinz?« erkundigte sich die Prinzessin und betrachtete ihn wohlgefällig. »Das verrate ich nicht.« »Nun, jedenfalls willkommen bei unserer Tafelrunde«, rief Held Hynrik. »Wollt ihr uns die Ehre erweisen, bei uns Platz zu nehmen und mit uns zu tafeln, junger Herr?« Bastian nahm dankend an, setzte sich und griff zu. Aus dem Gespräch, das die Dame und die vier Herren führten, erfuhr er, dass ganz in der Nähe die große und herrliche Silberstadt Amargant lag. Dort sollte eine Art Wettkampf stattfinden. Von nah und fern kamen die wagemutigsten Helden, die besten Jäger, die tapfersten Krieger, aber auch allerlei Abenteurer und verwegene Kerle, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Nur die drei mutigsten und besten, die alle anderen besiegt hatten, sollten der Ehre teilhaftig werden, an einer Art Suchexpedition teilzunehmen. Es sollte sich dabei um eine wahrscheinlich sehr lange und abenteuerliche Reise handeln, deren Ziel es war, eine bestimmte Persönlichkeit zu finden, die sich irgendwo in einem der zahllosen Länder Phantasiens aufhielt und die nur der Retter genannt wurde. Den Namen kannte noch niemand. Ihm jedenfalls verdanke das fantastische Reich, dass es wieder oder noch immer existierte. Irgendwann, vor Zeiten, sei nämlich eine entsetzliche Katastrophe über Phantasien hereingebrochen, durch die es um ein Haar ganz und gar vernichtet worden wäre. Das habe der besagte Retter im letzten Augenblick abgewehrt, indem er gekommen sei und der kindlichen Kaiserin den Namen Mondenkind gegeben habe, unter dem sie heute jedes Wesen in Phantasien kenne. Seither irre er aber unerkannt durch die Lande, und die Aufgabe der Suchexpedition wird es sein, ihn ausfindig zu machen und ihn dann sozusagen als Leibwache zu begleiten, damit ihm nichts zustoße. Dazu aber waren nur die tüchtigsten und mutigsten Männer ausersehen, denn es konnte sein, dass es dabei unvorstellbare Abenteuer zu bestehen galt.